EU-Parlamentspräsident Martin Schulz ist nicht der Erste, der im EU-Türkei-Deal eine Art Blaupause für ähnliche Beziehungen mit Ländern sieht, von denen aus sich viele Menschen auf den gefährlichen Weg übers Meer machen. Denn bei allen Schwachstellen und Schwierigkeiten der Abmachungen mit der Türkei, sie erfüllen zumindest den in der EU zuallererst gewünschten Zweck, dass weniger Menschen auf diesem Weg zu uns kommen. Allerdings verläuft parallel eine Entwicklung, dass sich Flüchtlinge und illegale Migranten andere Wege nach Europa suchen oder Schlepper für sie. Eine Sorge, die Bundesinnenminister de Maizière schon im Frühjahr beschäftigt hat. Das Stichwort Libyen, Italien spielt dabei eine Rolle. Hauptausgangsland für die Routen übers Mittelmeer ist in der Tat jetzt wieder Libyen. Aber zuletzt rückte Ägypten dahinter auf Platz 2 vor. Das dürfte der Hintergrund dafür sein, dass Schulz jetzt ebenfalls für eine Art EU-Ägypten-Deal plädiert. Die Bekämpfung von Schleppern aber wohl auch, als Signal der Abschreckung an Flüchtlinge, eine Zurückführung von jenen, die kein Recht auf Schutz in der EU haben, während der Kern weiterer Deals vergleichbar dem mit der Türkei. Dazu gehörte außerdem wahrscheinlich finanzielle Unterstützung der EU bei der Betreuung von Flüchtlingen und Migranten im Land selbst. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament, Rebecca Harms, lehnt Schulz' Vorschlag nicht grundsätzlich ab. Also diese Abkommen mit Ländern, in denen viele Flüchtlinge sich schon befinden, sind nur dann vertretbar, wenn es gleichzeitig auch Vereinbarungen zur direkten Aufnahme von Flüchtlingen aus den Ländern in die EU gibt. In Libyen sollen nach Schätzungen der Vereinten Nationen noch Hunderttausende auf eine Möglichkeit warten, in die EU zu gelangen. Wie jetzt Schulz sprach auch Bundeskanzlerin Merkel in der Generaldebatte im Bundestag Anfang September davon, dass der Türkei-Deal beispielhaft sein könnte für Vergleichbares mit anderen Ländern. Bei Seegrenzen geht es nicht anders, als dass man mit dem Nachbarn spricht, wenn man die Menschen nicht ertrinken lassen will und den Schleppern die Hoheit über die Geschäfte lassen will. Und das können wir nicht. Und deshalb ist das Abkommen mit der Türkei ein Modell für weitere solche Abkommen. Mit Ägypten, mit Libyen, wenn es eines Tages mal eine vernünftige Regierung haben sollte, mit Tunesien und anderen Ländern, wo immer das notwendig ist. Aber natürlich weiß auch Angela Merkel, dass die extrem politisch instabile Situation, man kann von einem praktisch nicht existierenden Staatswesen sprechen, Libyen zu einem schwer berechenbaren Partner macht. Darauf verweist Rebecca Harms. Es ist ein noch viel schwierigeres Land, ganz schwer solche Verhandlungen zu führen und auch die Umsetzung zu verfolgen. Libyen jedenfalls beim Aufbau eines funktionierenden Küstenschutzes zu helfen. Damit hat die EU im Rahmen ihrer Operation Sophia inzwischen bereits ganz konkret begonnen. Das Ziel, Schleppern das Handwerk zu erschweren. In Bezug auf Ägypten sei, so Schulz, jetzt zunächst der Druck auf die Regierung al-Sisi zu erhöhen, schnell ihre Gesetze gegen Menschenschmuggel und illegale Migration zu verschärfen. Präsident al-Sisi hat angekündigt, dass das ägyptische Parlament im kommenden Monat darüber beraten will.